WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Trotz der ersten Maifeiern, die wahrscheinlich überall weit im Lande toben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch live hier und wir haben heute auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich begrüße heute als Ersten den Ben und Ben ist 34. Guten Morgen, Ben. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Ben. Weswegen rufst du an? Ja, eigentlich ist es jetzt schon wieder 2 Tage her. Da war in deiner Sendung eine Dame, die sich sehr aufgeregt hat über ihren Onkel, der wohl im Sterben liegt. Mhm. Weil er seine Kinder sexuell missbraucht hat. Genau, und sie stellte ja die moralische Frage, ob man jemandem den Tod wünschen kann, ob das okay ist oder nicht. Genau. Und ich habe mich halt daraufhin gemeldet, weil ich selbst mal als Kind, also zweimal sexuell missbraucht worden bin. Mhm. Und ja, ich wollte halt der Dame damals sagen, dass das eigentlich ganz normal ist, dass man das jemanden wünscht, vielleicht sogar, auch wenn es ihr selber nicht passiert ist. Ja, und also dass es normal ist, dass man jemanden den Tod dann wünscht, wenn man so etwas erfahren hat durch einen Menschen. Ja, also jetzt nicht unbedingt vielleicht den Tod, aber so einen extremen Hass entwickelt. Ja, klar. Verstehe ich auch. Dass das ganz normal ist. Ja. Bei mir hat sich das halt auch über die ganzen Jahre als Kind. Wer war es denn bei dir? Es war der Sohn von Freunden, also sehr guten Freunden von meinen Eltern. Mhm. Ja, die waren mit denen viele, viele Jahre gut befreundet und die hatten, wie gesagt, 2 Söhne und der ältere von denen. Ja. Und wie alt war dieser Sohn und wie alt warst du, als das passierte? Also das erste Mal war, da müsste er so um die 18 gewesen sein. Mhm. Und ich war 5 Jahre alt. 5 Jahre. Ja. Und über welchen Zeitraum ging das dann? Also das ist 2-mal passiert. Ach so. 2-mal. Mhm. Also das erste Mal war bei denen zu Hause. Mhm. Da warst du 5 Jahre. Mhm. Genau. Und das zweite Mal? Und das zweite Mal, also es wäre wahrscheinlich öfters passiert, aber wir sind kurze Zeit später weggezogen von dort. Mhm. Somit war eigentlich weniger Kontakt da. Und das zweite Mal, wie gesagt, das war dann bei uns. Das war mit 7. Mhm. Und ja, das... Wie hast du das denn damals, du warst 5, da ist man nämlich noch sehr jung, oder 7, wie hast du das denn aufgenommen, wie hast du das empfunden, dass jemand, der war ja ein alter Kerl gegenüber dir, wenn der dann 20 war, knapp 20, wie hast du das empfunden, was der mit dir gemacht hat? Im ersten Moment weiß man eigentlich gar nicht, was passiert. Weil man hat ja eigentlich in dem Alter absolut keine Ahnung über Sexualität. Genau. Ja. Hat er dir auch wehgetan, körperlich wehgetan? Ja, also das erste Mal war nicht ganz, so blöd wie es sich anhört, aber war es nicht ganz so schlimm. Ja. Mhm. Da konnte er noch hauptsächlich mit Worte mich einschüchtern. Ja. Mhm. Und aber beim zweiten Mal, also mit 7 Jahren, da war es dann schon heftig. Also da hat er mich dann auch gewürgt, bis wenn ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und dann kamen dann halt auch die Drohungen, wenn ich ein Wort sage oder irgendwas, dann bringt er mich oder meine Familie um. Reden wir von einer Vergewaltigung? Ja. Ja. Ja. Wann hast du, warst erst 7, wann hast du zum ersten Mal gesprochen? Da war ich 22, ach, fast 22. Und wem hast du es zum ersten Mal als erstem gesagt? das war der katholische Seelsorger in der JVA. Mhm. Also ich war in Untersuchungshaft damals gesessen. Mhm. Und ist klar, ist eine besondere Situation für jemanden in der U-Haft. Hat er dich Man denn denkt, gleich, hat er dich ernst genommen und das adäquat aufgenommen, ja? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein gläubiger oder christlicher Mensch in dem Sinne, ja. Aber ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr dankbar, diesen Menschen getroffen zu haben. Mhm. Ab wann kannst du dich erinnern, ab wann du angefangen hast, den zu hassen? In welchem Alter warst du? Elf, zwölf. Da war dir schon klar, dass da was ganz Schlimmes passiert ist. Genau, erst da kam so das Verständnis, ne? Mhm. Weil es klar, ich habe mich auch erst die ersten Anfangsjahre, nachdem das mir wieder hochgekommen ist, ne, nach 22, also als ich 22 war, habe ich mich extrem geschämt dafür. Natürlich. Extrem. Ja, ja. Das geht ja allen Opfern so, ja. Genau, und das war ein langer Prozess, da erstmal klar zu werden, hey, Moment mal, ich muss mich nicht schämen. Genau. Er ist derjenige, der mich schämen muss. Genau. War der Hass so groß, dass du dir damals, wenn du ihn zu packen bekommen hättest, hättest du ihn töten können? Ja. Ja. Du sagst, sag ich offen, ehrlich, du sagst offen und ehrlich, ja. Ja. Muss dann wollen wir froh sein, dass er dir nicht über den Weg gelaufen ist. Ja, natürlich, klar. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe die ganzen Jahre nicht daran mehr gedacht. Nicht einmal hast du daran gedacht? Nein. Obwohl du früh angefangen hast, ihn zu hassen, sagst du, hast du gerade gesagt. Aber dann denkt man doch auch daran. Ich würde sagen, man hat wie so eine Art Verknüpfungen. Ja, es gibt Situationen, was weiß ich, vor allem als Jugendlicher, ist ja klar, ich war jetzt auch kein Stubenhocker oder so und nur zu Hause gesessen, sondern ich war auch mit Freunden unterwegs und da gab es halt dann oftmals Situationen oder was. Zum Beispiel, wenn mich jemand am Hals gepackt hat. Mhm. Ja, dann bin ich da durchgedreht. Ja, dann kam, kam so diese Verknüpfung. Mhm. Ja. Aber es kam trotzdem nicht mir wieder hoch, was mir damals eigentlich passiert ist. Weswegen warst du eigentlich im Knast? Ich bin ins Gefängnis gekommen, weil ich mit einem damaligen guten Freund, also meinem Mittäter, einen Menschen getötet habe. Ach, du hast einen Menschen getötet? Ich habe einen Menschen getötet, ja. Warum hast du diesen Menschen getötet? Ja, es kamen damals viele Situationen zusammen, wie hohe Schulden, das ganze Leben perspektivlos. Also ich war selbstständig zum damaligen Zeitpunkt, auch verheiratet und alles ging im Bach runter und man hat nur noch einen Ausweg gesehen, indem man jetzt Geld bekommt. Ach, das war ein Raubüberfall. Es war sozusagen ein Raubüberfall. Das heißt, ihr kanntet persönlich diesen Menschen gar nicht? Ihr habt den überfallen? Ich kannte ihn nur vom Sehen her. Ja, und es war aber von meinem Mittäter an bekannter. Was war das denn für ein Raubüberfall? Da ging es darum, das Opfer war selbst kriminell. Hat viele Einbrüche gemacht und kam halt das Gerücht von meinem Mittäter. Mein Mittäter hat mir das damals erzählt, dass da sehr viel Geld bei dem wäre und weil der ersten Einbruch getätigt hätte. Und habt ihr denn viel Geld bei dem Menschen gefunden? Gar nichts. Wie habt ihr diesen Menschen umgebracht? Mit einem Gewehr. Wer hat geschossen? Mein Mittäter hat ihn erschossen, ja. Aber du warst auch wegen Mordes im Knast. Ja, ich war auch wegen Mordes im Gefängnis. Also musst du ja... Weil das Gewehr von mir war, also halt von meinem damaligen verstorbenen Schwiegervater. Mhm. Der war im Schützenverein und das Gewehr war noch da und es war von mir. Und die Tatplanung selber, also wo und wie das ablaufen soll, war auch von mir. Und ja, deswegen wurde ich genauso. Ja. Habt ihr euch gestellt oder seid ihr gefasst worden? Ihr seid gefasst worden. Wir sind gefasst worden, eine ganze Zeit später. Wie lange warst du im Knast? Ich habe Jugendstrafe bekommen, weil zum Tatzeitpunkt war ich noch unter 21. Ja. Und ich habe 10 Jahre, wie gesagt, bekommen und abgesessen habe ich 9 Jahre, 8 Monate. Jetzt bist du dann wie lange raus, ehe ich jetzt lange rechne, sag mal? Jetzt bin ich seit Juli 2010 bin ich draußen. Ja, was machst du heute? Ich bin jetzt LKW-Fahrer und ja, habe eine Frau, Kind. Ja, hast du das Gefühl schon, dass du dich wieder etablieren konntest im Leben? Ja, natürlich. Ja. Wie denkst du über die Tat? Schlimm. Äußerst schlimm. Ja, klar, es ist jetzt nicht, dass es jeden Tag präsent ist. Ja, das ist ganz klar. Das ist ja wirklich in deinem Fall wirklich sehr schlimm. Du bist auf der einen Seite Opfer einer schweren Straftat und auf der anderen Seite bist du Täter einer äußerst schweren Straftat. Ja, natürlich. Ich muss halt dazu sagen, und es ist halt so, man spricht immer davon, ja, Missbrauch und die Menschen sind gezeichnet. Ja, aber viele tun das immer ab. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, es ist wirklich so. Also man ist gezeichnet sein Leben lang damit. Mhm. Ja. Mal bekommt man Hilfe, mal bekommt man keine Hilfe. Hast du dir denn nach diesem Gespräch mit dem Seelsorger, gab es da eine Behandlung oder hast du dich therapieren lassen? Die Anfangszeit nicht. Ich habe es erstmal verweigert. Aus dem Grund, weil es ist ja während der Haft in mir hochgekommen, zwar vor meiner Verhandlung und alles, zwecks der Tat. Aber ich habe meinem Anwalt und meinem Seelsorger das verboten, das gerichtlich kundzumachen. Ich habe es auch meinem Gutachter damals verschwiegen. Aber es gab irgendwann gab es eine Therapie. Es gab eine Therapie, ja. Aber nicht jetzt deswegen. Es kam aber mit in der Therapie, wurde das mit aufgearbeitet. Lieber Ben, ich schaue gerade auf die Uhr. Unsere Zeit rennt dahin. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast, aus der Sicht eines, bezogen auf den sexuellen Missbrauch, aus der Sicht eines Opfers, dass man das verstehen kann, was die Anruferin am Montag gesagt hat. Ich danke dir sehr herzlich. Dürfte ich nur ganz kurz was sagen? Ganz kurz nur, das dauert nicht lang. Ich möchte nur allen Mut machen, die missbraucht worden sind, dass sie wirklich sich stellen, das heißt also in dem Sinne, sich Hilfe suchen. Mhm. Das ist äußerst wichtig. Ja, sehr gut. Das finde ich gut, dass du das noch gesagt hast. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir jetzt in deinem neuen Leben alles Gute, Ben. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich stutze gerade so ein bisschen. Natürlich wünscht man jemandem, der Reue zeigt und der seine Straftat abgesessen hat, wieder einen guten Anfang ins Leben. Das ist richtig so und das sollten wir auch alle tun. Aber parallel habe ich gerade auch an die Familie des Opfers gedacht, den Menschen, der damals umgebracht wurde. Der Mensch ist nicht mehr da und die Familie, es gab vielleicht auch eine Frau oder Kinder oder weiß ich was, wer, die das dann eben nie vergessen werden. Das ging mir gerade parallel durch den Kopf, als ich alles Gute wünschte, obwohl ich es ihm wirklich von Herzen wünsche, denn Ben. Hier ist Nadine. Nadine ist 37. Guten Morgen, Nadine. Ja, hallo Jürgen. Hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, also mein Vater will heiraten am 9. Mai. Wenn du eine Freisprechanlage hast, geh bitte direkt ans Telefon. Nee, habe ich nicht. Ich bin normal am Telefon. Achso, das klingt so hallig. Sag's dann bitte nochmal, ich hab dann gar nicht richtig aufgepasst. Der Vater will heiraten. Genau. Wie alt ist denn dein Vater? 62. 63. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber mein Vater will heiraten. Und zwar es war mal ein Mann. Kurze Frage noch, wo ist deine Mutter? Die ist gestorben vor 7 Jahren. So, jetzt will dein Papa neu heiraten und dieser Mensch, den er heiraten will, war mal ein Mann. Genau. Das heißt, es ist ein Mensch mit einer transsexuellen Identität. Genau. Und ist jetzt, wie man es profan sagt, umoperiert zu einer Frau. Genau. Hast du sie, sagen wir jetzt natürlich sie, aus Respekt vor der Person, hast du sie schon kennengelernt? Ja, habe ich. Und? Ja, so ist ganz nett. Ich komme auch so eigentlich mit klar. Nur manchmal denke ich, sie möchte Frau sein, dann soll sie sich auch benehmen wie eine Frau. So, wie benimmt sie sich denn? Naja, es ist schon manchmal. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Ich meine, wenn ich Frau bin, dann rührt sich nicht. Oder wir sind mal essen gegangen, dann sind wir im Restaurant gewesen, haben gegessen. Nimmt sie ihr Parfüm raus, sprüht sich da ein, das Restaurant war voll, kämmt sich die Haare. Also ich mache sowas nicht. Ich mache das noch nicht mal bei uns zu Hause am Tisch. Finde ich auch, sowas macht man nicht. Dann ja, geht man auf die Toilette und kämmt sich da die Haare und beduftet sich da. Ja. Genau. Hast du denn generell Schwierigkeiten damit, dass dein Papa wieder heiratet, nachdem deine Mutter verstorben ist? Ich meine, klar, es tut schon weh. Aber ich meine, mein Vater, ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Vater nochmal telefoniert, darüber gesprochen. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, was denkst du, was würde Mama wollen? Und da habe ich gesagt, ja, dass du glücklich bist. So wäre es auch, dann, ne? Das würde die Mama so sagen. Na klar, das denke ich auch. Wie alt ist sie? Sie ist 48. Und wie lange ist sie schon eine Sie? Seit Oktober. Ach so, ganz frisch noch. Ganz neu. Ja. Wir waren aber gerade ein bisschen stehen geblieben bei den schlechten Manieren. Also sie rülpst, sie besprüht sich mit Parfüm im Restaurant. Ist alles nicht schön. Gibt es noch ein Beispiel? Nein. Und ich meine, ich habe noch zwei Brüder. Die haben sie auch kennengelernt und die gehen nicht zur Hochzeit. Wegen dieser schlechten Manieren? Ja, die kommen da nicht mit klar, dass es mal ein er war. Diese schlechten Manieren fallen doch deinem Vater auch auf. Ja. Was sagt, hast du ihn darauf mal angesprochen, was er dazu meint? Nein, aber ich merke es, dass mein Vater auch peinlich ist. Dann könnte ja nur wirklich dann zu ihr sagen, pass mal auf hier, da musst du dich aber schon mal ein bisschen zusammenreißen. Wenn wir essen gehen, dann geht das nicht so. Ja. Aber vielleicht weht der Wind ja doch von einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der Ecke, die du von deinen Brüdern beschrieben hast, dass die auch Vorurteile haben. Die wären sicher anders drauf, wenn das eine normale, in Anführungszeichen normale Frau wäre. Genau. Also mein Vater hat, als mein Vater mich angerufen hat und hat gesagt, er möchte heiraten, ob ich das gut finde oder ob ich damit einverstanden bin, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, nein. Und dann war mein Vater, ist klar, ein bisschen enttäuscht und hat gesagt dann gleich, ja, dann kommst du nicht zur Hochzeit. Dann habe ich gesagt, aber ich habe nicht gesagt, dass ich komme, nicht komme, sondern ich habe dir nur gesagt, ich bin damit nicht einverstanden. Ja. Natürlich. Als du gesagt hast, du bist nicht einverstanden, wusstest du schon da, um wen es geht? Ja, natürlich. Da war alles klar. Ja, die sind ja auch, die waren 2 oder 3 Monate zusammen und sind gleich zusammengezogen. Ich bin bei meinem Vater gleich eingezogen. Abgesehen von den schlechten Manieren, das ist ja die eine Seite. Aber wie ist sie so vom Charakter her? Ja, sie will eigentlich auch nur das Beste. Ich weiß auch, dass sie mich mag und ich verstehe mich so eigentlich auch gut mit ihr. Aber ich kann das nicht erkennen. Sie ist ein ganz komischer Mensch. Sie ist... Ich hab ja das Gefühl, Nadine, dass bei dir, du bist zwar offener als deine Brüder, aber dass, ja, aber dass das schon auch eine Schwierigkeit ist, weil es mal ein Mann war. Und du da konfrontiert bist mit etwas sehr Exotischem, mit einem exotischen Wesen. Und dieses Wesen wird nun noch deine, kommt jetzt ganz nah an deinen Vater ran, nämlich ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen du so gebremst bist. Ich möchte für meinen Papa auch nur das Beste, wirklich. Dann lass ihn doch entscheiden. Er hat es ja jetzt für sich entschieden. Wenn das auch alles sehr schnell ging und so, gut, da schaut man nicht rein, der Mann ist 62, was du gesagt hast. Die Brüder kommen nicht zur Hochzeit. Nein. Du wirst aber zur Hochzeit gehen. Ja, Na, hör mal. Nicht gerne, aber warum? Warum denn ich nicht gerne? Ich mache es nur wegen meinem Vater. Ja, aber warum? Nein, weil ich... Warum nicht gerne? Ich mache das nur für meinen Vater. Ja, aber warum musst du dich da so überwinden? Es liegt daran, dass es ein Mann war. Ja, aber ich weiß, mein Vater liebt ihn, es oder sie. Sie, wir wollen sie sagen. Ah, ja, okay, sie. Mhm. Mein Vater liebt sie, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass sie mein Vater nicht so liebt wie mein Vater sie. Wie kommst du zu der gravierenden oder sehr belastenden Annahme? Okay, also sie hatte vor, ich glaube im Januar war das, sie war vorher verheiratet mit einer Frau und hatte dann ihre Scheidung. Mhm. Und an dem Tag sind sie bei mir gewesen und dann habe ich zu ihr gesagt, ach Mensch, ja toll, bist jetzt geschieden, herzlichen Glückwunsch. Und dann guckte mich an, ja danke. Ich sag, doch, ich sag, bist du nicht froh? Hast du es endlich geschafft? Bist geschieden? Und nee, ich bin schon ein bisschen traurig. Und in dem Moment hat mir das ein bisschen leid. Mein Vater stand daneben. Mhm. Ich meine, wenn ich einen wirklich liebe, dann sage ich nicht, ich bin traurig, dass ich jetzt geschieden bin. Ja, das sagt man dann. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Das, ich meine, das kann man ja in verschiedener Weise auslegen. Wie lange waren die denn zusammen? Weißt du? Sie mit ihrer verheiratet? Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Ich denke mal 20 Jahre ungefähr. Naja, weil wir haben auch eine Tochter zusammen, die ist 22. Ja, also vielleicht ist das so dahingesagt, dass natürlich eine gewisse Melancholie da ist, wenn man dann nach 20 Jahren jemanden verlässt. Aber ich gebe dir schon recht, das sagt man dann nicht vor dem Neuen. Ja, genau. Vor dem Neuen. Aber daraus das zu schließen, finde ich auch heikel. Du bist die Tochter. Du liebst deinen Papa. Du willst für deinen Papa das Beste. Aber guck mal, Jürgen, es waren noch viele, die hat mir viele, wenn sie sich mit meinem Vater gestritten hat, hat sie mir Nachrichten geschickt, hat meinen Vater schlecht gemacht bei mir. Pass auf. Das habe ich meinem Vater gar nicht erzählt. So, darauf wollte ich jetzt hinaus. Du bist die liebende Tochter. Dann setz dich einmal mit deinem Papa zusammen. Und sag, Papa, das ist dein Leben und deine Entscheidung. Aber ich möchte dir einmal alles auf den Tisch legen, was ich an Bedenken habe. Und dann schweige ich. Aber dieses eine Mal lege ich dir alles hin. Und dann musst du es für dich bedenken. Dazu gehören zum Beispiel auch diese SMS oder viele vielleicht auch noch andere Dinge, die dich stutzig gemacht haben. Wenn er das dann alles registriert und trotzdem bei seiner Entscheidung bleibt, dann ist es so. Und dann musst du das akzeptieren und dann steh ihm bei und sei an seiner Seite, weil er sich natürlich freuen wird, du bist seine Tochter. Wenn die Brüder sich schon abwenden, das ist ja auch eine Katastrophe für deinen Vater. Wenn die Familie so zwiegespalten schon ist, wer ist denn Trauzeuge zum Beispiel bei der Hochzeit? Ist das schon geklärt? Ja, die hatten ja mich gefragt. Ach, die hatten dich gefragt? Das heißt, sie hatte mich gefragt und dann habe ich gesagt, nein. Dann hat sie zu mir gesagt, ja, warum, darf ich mal fragen, warum nicht? Da habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht mit dem Gewissen vereinbaren meiner Mutter gegenüber. Ich denke, meine Mutter würde sich im Grabe umdrehen. Mhm. Dann hat sie zu mir gesagt, ja, ist in Ordnung, könnte sie verstehen. Und wie hast du es deinem Vater erklärt? Genauso. Genauso. Aber das stimmt ja nicht, das ist ja ein bisschen gelogen, ne? Denn die Mama, denn du hast es ja gerade gesagt, die Mama würde sagen, es soll alles so sein, dass es dem Vater gut geht. Ja, das stimmt, aber ich bin mir tausendprozentig sicher, das würde meine Mutter nie wollen, dass ich bei der neuen, es ist dann ja meine Stiefmutter, dass ich da Trauzeuge werde. Gut, dann ist diese Entscheidung ja sowieso gefallen. Ja. Aber dann geh doch diesen Weg, dass du deinem Vater noch einmal alle deine Bedenken sagst. Und dann. Ja, aber Jürgen, guck mal, wenn ich das jetzt noch vor der Hochzeit mache, die ist in ein paar Tagen, dann denkt vielleicht mein Vater, dass ich das auseinanderbringen will. Dass ich gar nicht will, dass die heiraten. Und deswegen, ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich vielleicht mit ihm mal rede nach der Hochzeit. Aber dann denke ich vielleicht, sagt er ja, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? So sehe ich es auch. Ich finde, du hättest es schon viel früher sagen müssen, schon vor ein paar Wochen. Ja. Aber jetzt ist noch die Zeit und dann, es ist ja auch für dich gut und entlastet dich auch ein bisschen, wenn du dir das mal von der Seele gesprochen hast. Mach das mal. Das stimmt. Und mal gucken, wie der Vater reagiert. Vielleicht fügt es sich ja alles wieder zusammen. Und dann versuche dich auch nochmal strenger anzugucken, ob da nicht auch eine dicke Portion Vorurteile in dir, trotz dass du eine junge, aufgeschlossene Frau bist, dass da auch noch Vorurteile sind gegen diesen transsexuellen Menschen. Das musst du dir mal streng überlegen. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Ja. Okay. Ich könnte auch jetzt weiter gar nichts Neues mehr zu dir sagen. Sprich mit deinem Papa einmal. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das wird ihm auch gut tun, weil das eine Vertrauensebene nochmal zementiert zwischen euch beiden. Ja? Okay, dann mache ich das. Aber ich liebe meinen Papa wirklich und meine beiden Brüder. Ich bin froh, dass ich die noch habe. Ja, dann lass ihn auch nicht alleine. Alles okay. Gut, alles Gute wünsche ich. Dann kriege ich noch ein Autogramm. Sehr gerne, wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an, okay? Tausend Dank, du. Tschüss, Mann. Ciao. Alles tschüss. Gute, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.27 Uhr, 28 gleich. Und hier ist eine Frau mit dem schönen Namen Freya, 56, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ein alter germanischer Name, ne? Ja. Sehr schön. Passt du richtig heute zur Walpurgisnacht? Ja. Freya, um was geht's? Ich tanze nicht auf dem Besen. Du tanzt nicht auf dem Besen, da bin ich schon mal sehr beruhigt. Mhm. Ich glaube, ich habe hier schon durch Köln auf dem Besen Alice Schwarzer fliegen sehen. Meine ich so gerade, als ich hergefahren bin. Aber ich kann mich auch getäuscht haben. Wobei, moderne Frauen nehmen den Staubsauger. Ja, vielleicht war das Alice Schwarzer auf dem Staubsauger. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Freya, um was geht's? Also, ich teile mir meinen Körper mit 14 Personen. Ich bin das, was man multiple Persönlichkeit nennt. Und als ich vorhin den Mann hörte, der über seinen sexuellen Missbrauch gesprochen hat, musste ich dann schon auch schlucken, weil, er sagte das sehr treffend, dass man das Leben oder sein Leben lang gezeichnet ist. Das heißt, dir ist auch so etwas passiert. Und ja, sehr, sehr massiv, sehr häufig, über eine lange Zeit und mehrere Täter. Und dadurch haben sich dann die unterschiedlichen Persönlichkeiten gebildet. Also, und es ist ganz schwer im Moment für mich damit zu leben. Also ich bin umgezogen und meine Wohnung ist eben noch nicht fertig, sind noch ganz viele Kartons und sowas. Und jetzt in dieser Zeit kommen wirklich die einzelnen Personen sozusagen und haben große Schwierigkeiten mit dem Umzug klarzukommen. Also weil die eine Persönlichkeit will das dahin ordnen, die andere dahin, so in der Richtung? Nee, eine fühlt sich zum Beispiel völlig überfordert, weil, das ist die 22-Jährige, die... Ich mach mal eben einen kurzen Schnitt, Freya, vielleicht, wir haben hier sehr lange in dieser Sendung nicht mehr mit einer multiplen Persönlichkeit gesprochen. Deswegen will ich es mal kurz nochmal erklären. Ja. Also du sagst, du empfindest in dir 14 verschiedene Charaktere. 14 verschiedene Persönlichkeiten. Persönlichkeiten. Vielleicht zunächst mal, bevor du das noch erklärst mit dem Umzug, mal die Erklärung, was sind das für Personen? Sag mal so ein paar Beispiele. Also es ist ein Säugling. Es ist ein vierjähriges Kind, es ist ein achtjähriges Kind, es ist ein zehnjähriges Kind. Haben die alle andere Namen? Nein, ich weiß ja, dass das alles sozusagen so frühere Ichs gewesen sind. Mhm. Und ich kenne, also ich sage immer nur, ist die 14-Jährige oder die 12-Jährige. Und ich merke das auch nur, so das Alter. Mhm. Also ich kann nicht sagen, Spreche ich jetzt im Moment mit der Hauptpersönlichkeit? Ja, ich sage immer mit dem großen Ich. Du bist das große Ich. Also wenn dein Körper Ich sagt, dann antwortet die Person, mit der ich gerade rede. Ja. Ja, ich verstehe. Mhm. Ja. Kannst du in diese Personen so umswitchen? Also kannst du das Mädchen sein, von dem du gerade gesprochen hast? Also manchmal kann ich da, nein, anders, ich kann da rein fühlen. Es ist so, wenn ich beispielsweise Angst habe und ich weiß genau, es ist eigentlich kein Grund da, dann versuche ich ganz ruhig zu sein und zu fragen, wer hat jetzt Angst? Wie merkt man, ich stelle mir das gerade, versuche mir das vorzustellen, wie merkt man, dass man sogar 14 quasi autonome Persönlichkeiten in sich trägt? Wie merkt man das? Also ich habe das gar nicht, ich wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich konnte das nicht zuordnen, weil ich ja nicht wusste, was das ist. Ich wusste nur, manchmal war ich irgendwo an einem anderen Ort, manchmal habe ich Dinge getan, wo ich nicht wusste, dass ich die gemacht habe und all solche Sachen. Und vor 3 Jahren bin ich zu einer Traumatherapeutin gekommen, also Fachärztin für Traumatherapie, und die hat mir das dann erklärt. Und so nach und nach haben die sich dann auch alle gezeigt. Und die Zahl 14, wie ist die entstanden? Die waren da. Indem du die durchgezählt hast. Bitte? Indem du die quasi durchgezählt hast. Ja, und es waren auch schon mal 2 Männer da, aber die waren nur jeweils einmal da. Also diese Persönlichkeiten sind, wie du es gerade auch schon erklärt hast, eigentlich sind alle weiblich und heißen alle Freier. Nee. Die haben keine Namen, obwohl ich weiß, dass, also, ja, ich kenne sie nur vom Alter her. Du bist ja Hauptpersönlichkeit. Wer kommt direkt nach dir so als stärkste Zweitpersönlichkeit? Das kommt immer auf meine Situation an. Das ist nie die gleiche. Zum Beispiel zur Zeit so oder jetzt gerade, während wir sprechen. Kannst du das sagen? Ja, da ist es eher so die 12-, 13- und 14-Jährige, die sind dann da. Wenn ich jetzt die 12-, 13-, 14-Jährige ansprechen würde, ja. Würde das funktionieren? Könntest du dann? Ja, leider. Aber das soll ich mal lieber nicht machen. Nein, das ist nicht gut. Okay, dann mache ich das auch nicht. Ja. Okay. Ja. Oder du hast gerade gesagt, da ist auch ein Säugling. Ja. Das ist ja noch gespenstischer, sich das vorzustellen, wenn du dann mal in die Persönlichkeit des Säuglings hineinswitcht. Was machst du denn dann? Dann mache ich mir ein Babyfläschchen. Dann mache ich mir ein Fläschchen und fülle die mit Tee zum Beispiel. Kannst du dich denn dann hinterher an diese Szenen überhaupt noch groß erinnern? Denn du warst ja ein Baby, während du das gemacht hast. Nein. Ich weiß einfach nur, dass dann sind die Gefühle da. Dann ist da nicht also jetzt ein konkretes Bild oder sowas, aber dann sind die Gefühle da und dann ist sowas da wie, ne, ich brauche jetzt ganz stark so das auf den Arm genommen werden, dieses, ne, so. Und aber wenn man so viele Persönlichkeiten in sich trägt, wird man da nicht ein bisschen wirr oder auch hat man da nicht Angst, auch erdrückt zu werden von so vielen Personen? Ich habe manchmal Angst vor dem, was die so machen oder welche Gefühle die auslösen, weil eine davon massiv suizidgefährdet ist zum Beispiel. Genau. Kannst du dich denn dann immer, du, mit der ich jetzt spreche, die Hauptpersönlichkeit, die sich letztendlich immer durchsetzen? Nur wenn ich mir Hilfe hole. Also wenn ich dann beispielsweise mit der Telefonseelsorge spreche. Wenn es nachts ist zum Beispiel und ich komme dann schnell wieder in das große Ich rein. Diese Person, die so suizidgefährdet ist. Ja. Hattest du es gerade gesagt? Wie alt ist die ungefähr? Die ist 15. Die ist 15, also das ist die heikle Zeit, diese 14-, 15-Jährige. Ja. Kannst du denn dann, können die Persönlichkeiten untereinander kommunizieren? Nein. Das schaffe ich noch nicht. Du kannst als Hauptpersönlichkeit jetzt nicht beruhigend einwirken auf die 15-Jährige. Ja, das schon, aber nicht die untereinander. Also das große Ich, das kann schon allen aufnehmen. Ah, ja. Aber nicht, dass die 15-Jährige mit der 2- oder Einjährigen oder sowas reden kann. Ich stelle mir dieses Leben sehr anstrengend vor. Das ist es auch. Das ist es auch. Es ist wirklich manchmal, also dass ich denke, ich halte das nicht aus. Aber meine Ärztin sagte mir jetzt Anfang der Woche noch, ich muss damit leben, dass ich mir den Körper mit 14 anderen teile. Besteht denn die Gefahr, dass dann noch eine 15. Person dazukommt? Ja. Ja, also sie sagte auch ganz klar, wie sie noch kommen mögen, wissen wir nicht. Und es ist ganz wichtig, einladend und freundlich zu sein zu all denen, die da sind, denn die haben mir das Überleben ermöglicht. Die haben mich in den unterschiedlichsten Situationen gerettet. Muss man dazu sagen, dass dieses Krankheitsbild oder dieses Persönlichkeitsbild, von dem du gerade sprichst, mit Sicherheit ein Resultat deiner schweren Missbräuche ist, die du hast ertragen müssen. Ja. Ja. Sonst, ich glaube, das hängt immer zusammen. Wer stark traumatisiert ist durch Missbrauch, läuft Gefahr, dann in eine solche Situation zu kommen, in der du jetzt lebst. Ja. Ja. Wie lange glaubst du, du hast es, das weißt du wahrscheinlich nicht, diese 14 Personen, wie lange du die schon in dir trägst? Also bei den Erwachsenen klar, die kann ich noch nicht so lange in mir haben. So, also ja, vielleicht 20 Jahre die Erwachsenen oder 30. Aber also die Kinder sicher schon sehr lange, denn ich weiß genau, dass ich mich immer also ich habe mich immer totgestellt. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt aufhöre zu atmen, bin ich tot und dann passiert mir nichts. Ist natürlich dann trotzdem passiert, aber ich habe das dann nicht mehr mitbekommen. Und in dieser Zeit haben sich dann ja die Innenpersonen entwickelt. Ja. Ich habe also schon ja in der Schule gemerkt, also irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich wusste natürlich nicht, was es war. Lebst du alleine? Ja, nee, mit 14 anderen. Ja, das ist ja, eine gute Antwort. Aber du hast keinen Partner, keine Partnerin? Nicht mehr. Also ich war lange Jahre verheiratet, aber ich bin geschieden. Traust du dich das überhaupt so näheren Freunden zu erzählen? Hast du nicht Angst, dass die sagen, die hat nicht mal eine Tassen im Schrank? Also die Freunde, die ich habe, die wissen das. Und die akzeptieren das auch so und können damit umgehen? Ja. Kann das denn passieren, wenn du mit Freunden entspannt zusammensitzt, dass du dann plötzlich mal umswitcht in eine andere Persönlichkeit? Nee, es kann eher passieren, dass ich zum Beispiel, ich habe einen guten, einen wirklich sehr guten Freund, dass ich den anrufe, wenn ich also dissoziieren nennt man das ja, ne? Also wenn ich dann eben in einer anderen Persönlichkeit stecke. Ach so, das kannst du dann, den anrufen, das geht. Ja, also das ist ja so, ne? Dass diese Personen dann ja auch durchaus Kontakt eben mit anderen aufnehmen können. Hast du einen Eindruck, gefällt den anderen Personen, dass du zum Beispiel jetzt mit mir sprichst? Einigen und anderen nicht. Was sagt deine Ärztin? Besteht die Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder alles zusammenfügt in die eine Hauptperson? Eher nicht. Ja. Eher nicht. Dafür waren es zu massive und zu lang anhaltende Traumatisierungen. Du entschuldigst, Freya, dass wir jetzt darüber gar nicht so gesprochen haben. Nee, will ich nicht. Ich wollte es nur ganz kurz als Erklärung. Ja, natürlich, ja, klar. Wir haben uns jetzt vertieft auf das Phänomen der multiplen Persönlichkeit. Das war vielleicht auch dein Anliegen, weswegen du angerufen hast. Ja, einfach auch, um mal deutlich zu machen, es ist echt nicht leicht, so zu leben. Und es ist wirklich, also Manchmal schwanke ich dann auch so emotional zwischen Amoklauf und Suizid. Aber zum Glück bekomme ich es immer wieder hin. Und du bist ja in guten Therapeuten. Zum großen Ich zu finden. Ah ja, und du bist in guten therapeutischen Händen, habe ich gerade auch schon so herausgehört. Ja, liebe Freya, das Beste, was mir passieren kann. Ja, super, das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, wenn man sowas Schlimmes hinter sich hat, dass man dann bei einem guten Arzt oder Psychologen ist. Ja. Liebe Freya, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und so offen über das ist ja was sehr Persönliches, gesprochen hast. Wie gesagt, so oft gab es das hier noch nicht in dieser Sendung. Danke dir sehr herzlich und grüße deine Mitpersönlichkeiten herzlich. Dankeschön, ich werde Ihnen ausrichten und einen schönen Abend oder eine gute Nacht noch. Dankeschön, dir auch und alles Gute. Tschüss. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. Und schon geht's weiter mit Jeanette, die ist 36. Guten Morgen, Jeanette. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Jeanette, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes, und zwar bin ich seit 9 Jahren Schmerzpatientin. Ich habe eine Neuralgie, so nennt sich das. Das ist eine Nervenschädigung im Becken. Im Becken? Ja, im Becken. Das klingt nach großen Schmerzen. Ja, nach sehr großen Schmerzen. Bei jeder Bewegung? Nee, nicht bei jeder Bewegung, aber das kann aus heiterem Himmel einschießen. Mhm. Dann betrifft es auch wirklich das ganze Becken. Mhm. Aber hauptsächlich waren die Schamnerven betroffen und vor allen Dingen das Wasserlassen war sehr schmerzhaft. Das Wasserlassen? Ja. Ah ja. Mhm. Genau, der ist auch für die Schließmuskulatur zuständig. Aber das funktioniert noch? Das funktioniert, ja, mhm. Gott sei Dank, ohne Probleme. Mhm. Sind halt einfach nur diese Schmerzen. Die. Mhm. Was machst du gegen diese Schmerzen? Ja, ich habe lange Zeit viele Ärzte konsultiert. Das glaube ich. Eine wahre Odyssee hinter mir. Ja, wie fast alle Schmerzpatienten. Ja, genau. Man liest das ja auch immer wieder und es ist ja wirklich auch so, dass man immer die Hoffnung hat und von einem Arzt zum nächsten geht und auch verschiedene Fachärzte natürlich aufsucht und dann sind auch natürlich immer wieder mal so Ideen eingestreut worden, aber am Ende war nicht die Diagnose dabei, die richtige. Seit wann weißt du die richtige Diagnose? Die weiß ich erst seit einem Jahr ungefähr. Und wie lange plagen dich die Schmerzen schon? Seit neun Jahren. Seit 2005. Nachdem man jetzt weiß, was es ist, und das ist definitiv so, gibt es denn wirksame Medikamente dagegen? Ja, nein, also wirksame Medikamente gibt es so nicht. Also man hat viel versucht über schmerzdistanzierende und schmerzreduzierende Medikamente bis hin zu Opiaten. Mhm. Also ich habe auch richtig über eine ganze Zeit lang Morphium bekommen. Mhm. Gering dosiert, muss ich dazu sagen, aber ja, einfach um mal so eine Pause reinzukriegen. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass die Schmerzen nicht immer gleichbleibend waren, das war wirklich wellenförmig. Mhm. Und seit einem Jahr kenne ich die Diagnose, die ist eigentlich im Zuge einer diagnostischen Maßnahme getroffen worden, in einer Klinik, die sich auf Uroneurologie spezialisiert hat. Mhm. Und die therapeutische Maßnahme hat den Arzt dazu veranlasst zu sagen, das ist kein Problem mit der Blase. Davon sind wir immer ausgegangen, quasi. Ja, das war der Ausgangspunkt, genau. Ja, ja. Weil das ja beim Wasserlassen so wehtat, sondern er vermutet da eben diese Neuralgie, diese Nervenschädigung. Also ein guter Diagnostiker war das. Ja. Der um die Ecke gedacht hat. Richtig, also ein junger Facharzt. Mhm. Ich glaube, der ist vielleicht so alt wie ich. Mhm. Und der hat sich einfach da richtig wohl reingekniet und sagte, die machen OPs in diesem Bereich erst seit einem Jahr. Ach, man kann das operieren? Naja, also es gibt, genau, entweder, es gab zwei Möglichkeiten, hat er mir gesagt, entweder den Nerv freilegen. Ja. Da würde man, also ich weiß nicht genau, wie man da eingreift, ob am Rücken entlang oder vom Bauch her, auf jeden Fall so, dass man das alles freilegen muss, um zu gucken, wo der Nerv die Schädigung hat oder eingeengt ist, irgendwie sowas. Man geht ein bisschen davon aus, dass der eventuell so im Kanal, wo der langläuft, eine Engung hat. Was hat man denn letztendlich jetzt bei dir gemacht? Ja, man hat dann, und genau, ich habe mich gerade für die zweite Maßnahme entschieden, und zwar Schmerzimplantate einsetzen lassen. Schmerzimplantate? Ja, also was Implantate gegen den Schmerz. So. Das sind Schrittmacher. Ach. Genau, also vergleichbar mit Herzschrittmachern. Wie, in dem Bereich wird ein Schrittmacher eingesetzt? Ja. In Nanogröße oder wie? Nee, der ist so 5x7 cm groß jeweils, und einer. In der Nähe der Blase oder so wird der platziert? Nee, in der Hüfte. In der Hüfte? Ja. Und was genau bewirkt jetzt dieser Schmerz, dieser Schrittmacher? Naja, der Schrittmacher sendet also permanent Impulse, Strom. Der gibt permanent Strom direkt an den Nerv ab. Also das ist unter die Haut verpflanzt worden, diese Impulsgeber. Und das wiederum hat die Wirkung, dass du keinen Schmerzen mehr spürst. Genau, also sehr reduziert, muss das ich sagen. Das heißt, du bist relativ schmerzfrei jetzt durch diese kleine Maschine. Endlich. Das ist ja sensationell. Ja. Das ist ja sensationell. Da kannst du diesem jungen Arzt aber wirklich sehr danken, dass der das so klug analysiert hat, was da los ist. Du bist ja eine junge Frau von 36 Jahren, das habe ich mir gerade schon gedacht, während du erzählt hast. Das heißt, du hast doch dann wahrscheinlich in den letzten 9 Jahren auch im Bereich Sexualität dich sehr zurückhalten müssen, bestimmt, oder? Ja, richtig. Also das war nicht von Anfang an gleich schlimm. Es hat nicht sofort auch den Schamnerv betroffen, sondern es war eigentlich hauptsächlich am Anfang beim Wasserlassen. Mhm. Irgendwann aber ist das ausgestrahlt. Ich muss mal fragen, ich weiß nicht, was ist ein Schamnerv? Wo genau liegt der? Der eigentlich das ganze Gebiet. Das ganze Gebiet, also das nennt man so. Genau. Ah ja, okay. Ja, wird also, ja, davon, ja, ist davon betroffen dann im Grunde. Ja. Genau. Und ich habe nicht immer, wie gesagt, gleichbleibende Schmerzphasen so schlimme gehabt. Aber wenn, dann waren die auch meistens ziemlich heftig. Bist du denn Single zurzeit? Nein, nee. Ich habe seit über 4 Jahren eine Beziehung. Dann ist das natürlich auch für die Beziehung wahrscheinlich toll, ne? Dass du jetzt entspannter leben kannst. Und ja, wir haben uns ja kennengelernt, eben genau eigentlich in einer der Hochphasen, wo ich zu der Zeit, wo ich Morphium genommen habe. Ja. Ach so. Ja, und also das hat irgendwie trotzdem funktioniert. Ich muss sagen, unfassbarer Halt für mich. Also ganz, mich ganz toll begleitet und unterstützt. Und ja, seit September, seit ich quasi jetzt diese Schrittmacher habe, ist das natürlich einfach auch für mich ein anderes Leben jetzt. Ne? Das glaube ich. Auch in Bezug auf Sexualität. Auch, ja. Kannst du mit dieser Erkrankung und jetzt mit diesen Eingriffen auch noch schwanger werden und Kinder kriegen? Es würde schon gehen. Also ich möchte das nicht, aber das ist ja ein anderer Grund. Das ist ein anderes Thema, aber rein theoretisch ging das. Ja, das ging es schon. Vielleicht hast du jetzt dem einen oder anderen, der eine ähnliche Erkrankung hat, ein bisschen Mut gemacht. Genau, deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil ich sagen wollte, dass nach den ganzen Jahren, nach dieser ganzen Odyssee und vielen Medikamenten mit starken Nebenwirkungen ist, ja, es ist natürlich bei ihm individuell, es muss nicht immer dieser Nerv sein, aber wenn, war das jetzt genau die Maßnahme, die mir geholfen hat. Super. Und dieser Schrittmacher wird dann so gehandhabt, wahrscheinlich wie ein Herzschrittmacher, dass der alle paar Jahre mal ausgewechselt wird. Genau. Also das ist dann eine Routine, das sind Routine-Eingriffe. Ja, das wäre dann nur noch der einfachere Eingriff, quasi nur diese Implantate direkt unter der Haut auszutauschen. Ja, das glaube ich. Ja. Genau, weil die Elektroden werden einmal komplett, sind durchs ganze Becken geführt worden, um an den Nerv andocken super, zu können. Super, super. Jeanette, vielen Dank, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es so bleibt und dass du jetzt wieder ein gutes und entspanntes Leben führen kannst. Dankeschön. Ein schmerzfreies Leben. Ja, dankeschön, das ist nett. Alles Gute, schönen Feiertag morgen. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Von Jeanette geht es jetzt zu Sabine. Und Sabine ist 53. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Sabine. Was ist dein Thema, Sabine? Ich wollte heute einmal Danke sagen. Du wolltest Danke sagen? Genau. Wem? Herzenswünsche e.V. Ah, sehr gute Einrichtung. Genau, ist ein Verein für schwer erkrankte Kinder und Jugendliche. Ja. Und ich habe heute einen Brief von dem bekommen. Ich zitiere mal daraus. Hm? Lieber Ray, das ist mein Sohn. Wir freuen uns, dass wir euch heute die Reiseunterlagen für eure Fahrt in das Legoland vom 16. bis 18.05. schicken können. Ihr findet dort zur Kenntnisnahme die Rechnung, die wir bereits überwiesen haben. Dann legen wir den Hotelvoucher für euch und Julien und seine Mutter, das ist der Freund von Ray, für das Ritterburgzimmer inklusive Frühstück bei. Für jeden von euch lege ich eine Seite bei, die für den Parkeintritt sind. Bitte beachtet, dass die Eintrittskarten nur 2 Tage. Mit Frau G. habe ich besprochen, dass sie am 15.05. einen Mietwagen in Lübeck holen wird und zu euch fährt, um euch abzuholen. Und dann geht's nach Dänemark? Nein, nach Dänemark, nach Legoland Deutschland. Ah ja, okay. Mhm. Genau, das ist von mir halt dann auch nochmal Route 400 Kilometer entfernt. Mhm. Ja, und ich habe halt ein... Also, Sohn. Das ist ja erstmal eine tolle Nachricht. Und ich ich bin halt spät nach Hause gekommen und habe die Mutter noch erreicht von dem anderen Kind, die war gerade auf dem Konzert und sagte, ich rufe dich morgen an. Ich habe auch schon versucht, dich zu erreichen. Habe dann noch 2 Leute angerufen, die haben schon geschlafen und ich muss es irgendjemand erzählen. Das ist wirklich da ganz toll. Du mir ein. Nochmal, ich vergesse, wo liegt denn eigentlich Legoland Deutschland? In Günzburg. Wo liegt das? Richtung Bayern. Ah. Also ich wohne in der Mitte von Deutschland. Da ist es nicht so weit, dann geht's ja noch. Also 400 Kilometer sind's. Aber du hast gerade von Lübeck was gesagt. Ja, die Freundin mit dem Sohn wohnt in der Nähe von Lübeck. Ach so, dann wird das so arrangiert, dass die mit dem Auto... Ja, und mein Sohn, das war der Herzenswunsch meines Sohnes. So, und sein Freund wollte auch immer. Ich gehe davon aus, dass dein Sohn schwer krank ist. Ja. Was ist mit deinem Sohn los? Der hat Neurofibromatose... Oder besser auch bekannt unter Morbus Recklinghausen. Und ganz populär wurde diese Krankheit durch einen Italiener, der beim Papst war, für eine Audienz. der hat halt auch diese Erkrankung, ist durch die Presse gegangen, weil der durch diese Neurofibrome, die auch auf der Haut liegen können, eine äußerliche Entstellung hat. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild, es war in der Bildzeitung, im Kopf hast. Ich meine es sogar im Fernsehen gesehen zu haben. Ja, genau. Ja. Also diese Erkrankung hat mein Sohn. Ein sehr schwer behinderter Mensch, genau. Der auch entstellt war, wie man das normal so von der Norm entstellt war, wollen wir es so ausdrücken. Das ist bei deinem Sohn auch der Fall. Nein, also so äußerlich ist es nicht. Diese Erkrankung heißt halt Neurofibromatose, das heißt, es geht an die Nerven. Es können Geschwüre an der Haut, unter der Haut, innere Organe und zentrale Nervensysteme gebildet werden. Hat er viele Geschwüre am Körper? Bei ihm ist es nicht äußerlich. Er hat einen Tumor im Gehirn. Mhm. Das liegt am Sehnerv, nennt man ein Optikusgliom. Ja. Ist so weit, wenn der wächst, wird er auf beiden Augen blind. Ja. Er hat verschiedene Veränderungen, hat ein Fibrom, was sie jetzt festgestellt haben, halt noch unter der Augenhöhle. Also auch ein Tumor? Ein Tumor. Mhm. Hat Veränderungen im Spinalkanal an der Wirbelsäule. Mhm. Es betrifft die langen Röhrenknochen. Das heißt, dass bei ihm das Schienbein betroffen ist. Als er 2,5 Jahre alt war, wurde ihm 5 Zentimeter des Schienbeinknochen entfernt. Wie alt ist er denn eigentlich jetzt? Jetzt ist er 9. 9. Mhm. 9. Wurden ihm 5 Zentimeter entfernt. Ein Metallgestell war außerhalb vom Knochen angebracht. 25 Stellen, wo was in den Knochen reinging und wieder raus. Kann er denn gehen? Er hat eine Oberschenkelorthese, nennt man das. Also eine Hülse, die bis zum Oberschenkel geht, die das Bein stabilisiert. Mhm. Er muss die Tag und Nacht tragen. Zum Baden hat er extra eine. Ist er geistig präsent für einen 9-Jährigen? Ja, ist er. Ganz klar entwickelt. Er ist ganz klar entwickelt. Mhm. MDK meinte ihm jetzt, der medizinische Dienst der Krankenkasse meinte ihm zu bescheinigen, dass er global retardiert wäre, ist er aber nicht. Du hast ja viele Fachausdrücke, du musst uns das immer ein bisschen übersetzen. Also nein, Entschuldigung, ich versuche, die meinten dann, er hätte da, also Retardierung heißt, dass weniger da ist als normal. Aber er ist völlig klar im Kopf und kann. Er ist völlig klar im Kopf. Mhm. Er geht auf eine Waldorfschule, hat eine Schulbegleitung, die ihn von Viertel vor 8 bis um 1 Uhr begleitet, eine 1:1-Betreuung. Ist das, was du gerade geschildert hast, für uns schon im ersten Moment sehr erschreckend? Geht das einher auch mit schweren körperlichen Belastungen oder Schmerzen? Also diese OP, die er hatte, also Operation, als er 2,5 Jahre alt war und dann Metallgestell hatte, wo einfach 25 Stellen am Bein was rein und raus ging, ja. Ja, das klar. Ist klar. Ich meine jetzt auch so die vielen... Er hat häufig Kopfschmerzen, ihm ist übel, ihm ist schwindelig, er hat Doppelbilder, also er sieht doppelt. Mhm. Die Ärzte können sich aber nicht erklären. Wir fahren jetzt zu einem Spezialisten nach Duisburg. Erstmal äußerlich, für mich sieht er aus wie ein ganz normaler Junge. Du bist die Mutter, du siehst immer die Mütter. Mit dem liebenden Herzen. Genau, die mit dem liebenden Herzen. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich ihm es ansehen, dass er die Erkrankung hat? Dass er eventuell erkrankt ist, ja. Das also schon. Eine Augenlid hängt ein bisschen runter. Mhm. Er hat eine Veränderung am Brustbein, die Wirbelsäule, also ein Rundrücken, Hohlkreuz, die Wirbelsäule ist krumm, hat eine Veränderung am Brustbein, sein Unterkiefer löst sich gerade auf. Spricht er? Kann er normal sprechen? Er kann sprechen, für manche Leute etwas schwieriger zu verstehen. Also er hat in der Woche 6 Termine, 2-mal Ergotherapie, 2-mal Logotherapie für die Sprache und 2-mal Physiotherapie. Ich muss dich jetzt etwas fragen, nachdem du das so geschildert hast und wir die Dramatik dieser Krankheit schon, glaube ich, erahnen können. Wie hoch ist die Lebenserwartung da? Das wird allgemein so nicht gesagt. Wenn man bei Wikipedia nachliest, steht da drin niedrige Lebenserwartung. Mhm. Diese Erkrankung stellt sich aber unterschiedlich dar auf Leute, die einfach nur so Milchkaffee braune Flecken auf der Haut haben, weiter nichts, bis zu ein Kind, was ich kenne, einer 5-Jährigen, die gerade im Sterben liegt. Ja. Weiß dein Sohn um die Schwere seiner Erkrankung? Und redet ihr darüber? Wir reden darüber und jetzt hat er erste Mal dieses, in die Röhre schieben, MRT, ohne Narkose gemacht, beim letzten Mal, als er Narkose hatte, hat er dann gefragt, und Mama, sind die Dinger in meinem Kopf gewachsen? Mhm. Er weiß sehr wohl. Er weiß nicht, was das genau bedeutet, als wir die Diagnose mit den Gehirntumoren hatten. Er hatte schon mal 3 Hirntumore, 2 haben sich zurückgebildet. Da hat er dann eines Tages zu mir gesagt, Mama, müssen Riesen eigentlich auch sterben? Und ich wusste genau, was er meinte, weil er wollte immer ein Riese sein, weil er ganz viel Wut in sich hat und alles kaputt machen. Dann hat er gesagt, ja, Ray, auch Riesen müssen sterben. Dann hat er einen Moment überlegt, es hat ihm nicht gefallen. Dann hat er gesagt, ach, weißt du, Mama, dann komme ich als Baby zurück. Dann habe ich gesagt, zu wem denn? Dann hat er gesagt, ja, zu dir, Mama. Wie süß, wie rührend. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist rührend, das ist ja rührend. Hat, dir, Mama. Glaubst du, dass er Angst vor dem Tod hat? Eigentlich nicht, ne? Nach dem, was du gerade erzählt hast. Nein. Weil jetzt ist er doch wieder ein bisschen älter und da war er 5 Jahre alt und Kinder, wenn die 5 Jahre alt sind, die sind dem Himmel noch so nah. Die sind einfach dem Himmel so nah. Und er hat mich auch gefragt, Mama, müssen Kinder auch sterben? Und dann habe ich gesagt, ja, auch Kinder müssen sterben. Und er hat auch mich einmal gefragt, Mama, muss ich sterben? Und dann habe ich sofort gesagt, nein. Und dann hat er nochmal nach den Kindern gefragt. Er weiß, dass auch Kinder sterben müssen. Aber er sieht sich nicht als krank an. Er sieht sich nicht als behindert. Super. Er wird da super ärgerlich. Super ärgerlich? Ja, weil er ist nicht krank, er ist nicht behindert. Und aber ist es nicht für sein Selbstverständnis gut, wenn er sich selbst so sieht? Wenn er sich wie sieht? Dass er sich eben nicht als schwer krank sieht. Ja, natürlich ja, ist das gut. Genau, so meine ich das. Ja, so meine ich das. Natürlich. Ja, ja. Also er kann das, wenn andere sagen, du bist ein arm, ach, du armes Kind. Ach so, ja, genau, das ist natürlich schrecklich. Wenn ich bin nicht arm. Sabine, umso schöner jetzt die Nachricht, dass ihr da in das Legoland fahren könnt. Ja, mit dem und das Jungen. War so toll, weil er hatte diesen Herzenswunsch und hat da gesagt, Mama. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch nicht so viel Kohle habt, dass ihr es selbst bezahlt. Nein, überhaupt bezahlen. Nicht. Ja. Ich bin nach einer Trennung mittlerweile von ergänzenden Leistungen vom Amt angewiesen. Also umso wichtiger so eine Initiative und dass diesen Kindern geholfen wird. Ja, das ist der Hammer, allein die Übernachtung kostet 700 Euro. Ja, das übersteigt ja das Budget dann. Die bezahlen das Spritgeld, die bezahlen uns noch ein Essensgeld. Mhm. Ich habe wohl schon angefangen, ein bisschen dafür zu sparen fürs Legoland. Wann geht's denn genau los? Am 16. bis 18. Mai. Das ist ja gar nicht mehr lange hin. Dann wünsche ich euch einen richtig schönen Aufenthalt, damit die beiden Jungs das auch richtig genießen können und die Begleitungspersonen natürlich auch. Genau, und der andere Junge ist auch schwer krank, ist ganz schwer betroffen. Beide Arme, beide Beine, hat eine andere Erkrankung. Ja. Liebe Sabine, wir müssen Schluss machen. Schön, dass du alles erzählt hast. Alles Gute dir und deinem Sohn. Von Herzen. Tschüss. Danke, Domian. Ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen sind wir nicht da wegen des Feiertages, aber in der Nacht wieder von Freitag auf Samstag mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Tschüss.